1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So ihr Lieben, in einer sehr, sehr kalten Winternacht begrüße ich euch. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Julian ist mein erster Anrufer, 22. Hallo Julian. Hallo Domian. Julian, schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's bei dir? Ja, der Anlass ist nicht so schön. Es geht um meine Mutter, die ist an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt. Mhm. Seit wann? Ja, die Diagnose, die haben wir Anfang Januar bekommen. Also ganz relativ frisch noch. Ja, genau. Mhm. Es war dann am 8. Januar, genau da kamen die Ergebnisse dann. Hatte sie vorher schon große Beschwerden und man hat es nicht so ernst genommen? Ja, an Beschwerden hat sie eigentlich gar nicht so viel gehabt. Es waren immer stärker werdende Rückenschmerzen. Mhm. Und dann ist sie mal zum Arzt gegangen, mal Blutwerte kontrolliert. Mhm. Und dann, ja, da war der Leberwert, der war ziemlich hoch. Mhm. Deswegen wurde sie auch sofort ins Krankenhaus dann eingewiesen. Ja. Und wurde CT gemacht und so weiter. Das ganze Programm, was man genau da macht, ja. Genau. Und dann kam es zu dieser Diagnose. Richtig, genau. Die ja schon eine Schockdiagnose ist. Ja, auf jeden Fall. Also da hat keiner mit gerechnet dann, weil sie war immer fit gewesen. Und ich gehe davon aus, dass deine Mutter noch gar nicht so alt ist. Nee, sie ist 51. 51, ja. Hm. Ja. Und das wurden dann halt, der Tumor, der war inoperabel. Mhm. Und dann wurden erstmal Chemotherapien gemacht. 3 Stück bis jetzt. Mhm. Und währenddessen hat sie ihr Zustand immer weiter verschlechtert. Ja. Deswegen haben wir sie jetzt am Dienstag wieder ins Krankenhaus gebracht, mhm, wo dann nochmal halt Ultraschall gemacht wurde. Und da haben die Ärzte drauf gesehen, dass halt die Chemotherapien bis dahin nichts gebracht haben. Ach du je, das ist also nochmal ein schweres, schwere Information, schlimme Information. Und ja, deswegen haben die Ärzte auch dann zuletzt gesagt, dass halt da jetzt außer Schmerzen zu lindern nichts mehr zu machen wäre. Mhm. Das hat man so endgültig gesagt. Ja, genau. Also man kann nicht nochmal mit einer Chemotherapie irgendwas machen oder Bestrahlung oder ich weiß nicht, was man da tun kann. Ja, Bestrahlung wollten sie eh nicht machen, mhm, weil da auch viele andere Organe halt betroffen würden dann. Mhm. Und für noch eine Chemotherapie, da ist einfach zu schwach für auch. Weil, Ist denn der Zustand zur Zeit, wenn du sie so siehst, wie kommt sie dir vor, wie gibt sie sich? Ja, also der Zustand ist wirklich ziemlich schlecht, muss ich sagen. Ich war heute den ganzen Tag über im Krankenhaus gewesen und sie ist von den Schmerzmitteln halt ziemlich weggetreten, sag ich mal. Mhm. Erkennt sie dich noch, wenn du da bist? Ja, das schon, sprechen kann sie halt kaum. Ja. Das ist wirklich. Also diese Diagnose, ist die jetzt wirklich so endgültig, dass man sagt, man kann nichts machen, man muss jetzt, kann einfach nur noch schmerztherapeutisch vorgehen? Ja, ganz genau. Ich habe heute mit dem Arzt auch gesprochen und er hat auch dann gesagt, man müsste halt mal sehen, ob es halt nochmal nach Hause käme dann jetzt und dass man dann irgendwie einen Pflegedienst beauftragen könnte, mhm, der sich dann um sie kümmert, dass er halt zu Hause ist wenigstens. Das heißt ja im Klartext, dass deine Mutter sterben wird. Da müssen wir von ausgehen momentan, wenn kein Wunder passiert, ja. Mhm. Weiß sie das? Ist ihr das so klar? Kann ich gar nicht so genau sagen, weil sie ist wirklich in den Schmerzmitteln, man kann da nicht gescheit drüber sprechen einfach. Mhm. Also es ist kein richtiges Gespräch möglich momentan mit, mhm, ihr. Aber als sie noch ein bisschen mehr bei Bewusstsein war, hat man da mit ihr über die sehr ernste Situation gesprochen? Das war ihr selber auch schon klar, dass es wirklich ziemlich ernst ist. Mhm. Aber es war halt, weil man ist davon ausgegangen, dass die Chemotherapien anschlagen werden. Und dass man dann damit erstmal leben könnte noch. Mhm. Weiß sie, dass die nicht angeschlagen haben? Ja, das weiß sie. Das weiß sie. Ja, dann wird sie natürlich sich ihre Gedanken gemacht haben schon. Ja, wo man halt jetzt nicht so von mitkriegt, weil sie einfach nicht drüber sprechen kann. Wie ist es denn so für dich? Du bist der Sohn, du bist 22 Jahre alt, die Mutter liegt schwerst krank im Krankenhaus, todkrank. Wie ist das für dich? Ja, es ist schwer zu beschreiben. Ich kann es gar nicht beschreiben eigentlich. Also wahrscheinlich ist das noch gar nicht so richtig real für dich. Ja. Das ist ja noch so frisch. Ja. Das ist, vorgestern hat das haben die Ärzte halt erst gesagt. Und ja, so richtig verstehen kann man es einfach nicht. Es geht so schnell alles. Bist du das einzige Kind? Ja. Ja. Und dein Vater, wie nimmt er das auf? Ja, ich habe ihn noch nie so mitgenommen gesehen. Das ist ja verständlich dann auch. Aber richtig ausführlich gesprochen mit ihm habe ich auch bis jetzt noch nicht. Nur halt immer so am Telefon, weil er ist jetzt, er war gestern Nacht da geblieben im Krankenhaus bei ihr. Ach so, die ganze Nacht ist er dann. Genau. Und heute Nacht auch? Heute Nacht auch. Ja. Tagsüber war ich dann heute da und ist er nach Hause gefahren erstmal. Wohnst du mit deinem Vater zusammen? Ja, wir wohnen alle zusammen. Ja. Also wechselt ihr euch quasi ab, dass immer jemand bei ihr ist? Ja, richtig. Mein Onkel, also der Bruder von meiner Mutter, ja. Der kann auch ab und zu mal vorbeikommen im Krankenhaus. Und es ist halt immer einer da eigentlich. Aber es gab eben auch noch nicht so ein ausführliches Gespräch zwischen dir und deinem Vater über die Situation. Bis jetzt noch nicht. Gestern Nachmittag im Krankenhaus haben wir mal ein bisschen gesprochen. Da war er auch ziemlich aufgelöst. Wird das Wort Sterben gebraucht, wenn ihr beide redet? Bis jetzt noch nicht, nee. Das, also so endgültig haben wir es jetzt noch nicht im Gespräch genannt. Da hat man ja auch Angst vor. Ja, eben. Aber ich glaube, man muss das tun in so einer Situation. Das ist wichtig, dass man das selbst ausspricht mal und mit einem anderen, in deinem Fall mit deinem Vater, das auch dann bespricht. Ja. Sonst verkapselt man sich zu sehr in seiner eigenen Angst und in der eigenen Verzweiflung. Ja, das kann schnell passieren, denke ich mal, weil mein Vater und ich, wir machen die meisten Sachen mit uns selber aus, sag ich mal. Das hat bis jetzt immer ganz gut geklappt, das ist natürlich was ganz anderes. Das ist was ganz anderes, in der Tat, ja. Es muss dann ja auch eine Entscheidung getroffen werden, ob deine Mutter nochmal nach Hause kommt oder ob sie vielleicht in ein Hospiz geht oder wo auch immer. Das müsst ihr beiden ja besprechen und möglichst bald. Ja, eben. Also wir müssen morgen auf jeden Fall mal, vielleicht auch mit meinem Onkel dabei dann. Besteht denn die Möglichkeit für deinen Vater, wenn er nachts dort ist, in dem Zimmer auch zu schlafen? Ja, er hat dann so einen etwas bequemeren Stuhl dahingestellt bekommen und dann hat er auch dann da schlafen, kann man es auch nicht nennen, halt so. Und deine Mutter liegt alleine in dem Zimmer? Ja, genau, so ein Einzelzimmer. Dann geht das ja. Ja. Aber die haben schon angedeutet da in dem Krankenhaus, dass sie da nicht noch viel länger bleiben kann? Nein, das war also vom Arzt so nicht gemeint. Das hat er extra auch gesagt dabei. Also er wollte sie jetzt nicht rausschmeißen, hat er gesagt. Auf keinen Fall, aber er wollte es halt nur sagen, dass es auch möglich wäre, dass sie nochmal nach Hause kommt. Dass sie halt nicht jetzt da im Krankenhaus wie lange bleiben soll. Da wäre es natürlich sehr wichtig, sie zu fragen, was sie möchte. Vielleicht kann sie sich ja doch noch irgendwie ein bisschen äußern, was ihr Wunsch ist. Ja. Dass man ihr diesen Wunsch erfüllt. Ja, da müssen wir morgen mal auf jeden Fall irgendwie versuchen, da zu einer Entscheidung zu kommen. Die andere Möglichkeit ist natürlich auch noch ein Hospiz. Du weißt, was das ist. Ja, ich wüsste jetzt zwar nicht, wo in der Umgebung eins wäre, aber... Das wissen die im Krankenhaus, da können die euch Bescheid sagen. Ja. Das ist eine schwerwiegende Entscheidung, dass man eben auch da dem schwerkranken Menschen, deine Mutter, nicht zu viel Stress zumutet. Da muss man ja wieder in den Krankenwagen verlegt werden, man wird irgendwo hingefahren, man muss sich neu einleben, wo auch immer. Vielleicht wäre es zu Hause das Schönste für sie. Das denke ich auch mal, weil ich könnte mir nicht vorstellen, dass sie in dem Zustand, wie sie jetzt halt ist, da jetzt irgendwie in einem Hospiz da sich wohlfühlen würde. Es gibt ja auch einen Pflegedienst, der nach Hause kommen kann. Es gibt auch einen Hospizdienst oder einen Dienst von Palliativstationen, die zu Hause dann ambulanten Dienst machen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, dass der Schwerkranke dann auch zu Hause bleiben kann. Ja. Dass sie dann quasi rund um die Uhr auch einer hier wäre. Ganz genau, dass sie optimal schmerzmittelmäßig versorgt wird, dass sie so wenig wie möglich Schmerzen hat. Das kann man alles zu Hause arrangieren, wenn das gewünscht ist. Ja, ich denke mal, es wäre auf jeden Fall das Beste, was man machen könnte jetzt. Hast du denn, mit deinem Vater ist es ein bisschen schwierig zu reden, gibt es sonst jemanden? Hast du einen Freund oder eine Freundin, mit der du mal darüber so reden kannst? Ja, ich habe eine recht gute Freundin, da kann ich viel über die ganze Sache reden. Das hilft auch ungemein, muss ich sagen. Also als wenn man da jetzt ganz alleine wäre. Ja. Also Julian, das ist jetzt eine ganz, ich glaube, eine ganz, ganz wichtige Zeit, an die du dein ganzes Leben zurückdenken wirst. Ja. Sei jetzt so viel und so gut und so intensiv wie möglich für deine Mutter da. Ja, auf jeden Fall. Das wirst du immer wieder im Nachhinein, wirst du all die Tage und Wochen durchgehen. Wie war das damals? Habe ich alles richtig gemacht? Versuch alles gut zu machen, dass du ein gutes Gefühl dabei hast. Ja, das frage ich mir jetzt schon immer. Vielleicht schon mal, direkt als die Diagnose gekommen ist, vielleicht schon mal nach alternativen Heilmethoden hätte umhören sollen. Mhm. Ja, aber... Ja, das kann ich jetzt auch nicht beurteilen, wie fortgeschritten das war. Das kann ich nicht beurteilen. Offensichtlich ist der Zustand ja so ernst, dass da vielleicht gar nichts mehr zu machen ist. Aber ich weiß es nicht. Ich kann das nicht beurteilen. Also gut sieht's nicht aus, muss man halt so sagen. Ja. Also Julian, du musst das mit dem Vater klären, wo sie demnächst hin soll. Das finde ich wichtig. Und sei viel für sie da. Und wenn sie auch nicht sprechen kann. Die weiß das, die spürt das, wenn du da bist und wenn ihr da seid. Und das ist ein ganz großer Dienst, ein ganz großes Geschenk, was du ihr noch machen kannst. Ja, jetzt in der schweren Zeit, wenn du für sie da bist und sie hat das Gefühl, mein Sohn liebt mich und er ist da. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ja. Ja. Lieber Julian, jetzt wünsche ich dir und deinem Vater sehr viel Kraft für die schwere Zeit, die jetzt vor euch liegt. Und besprich alles gut mit deinem Vater. Machen wir auf jeden Fall. Und von Herzen alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Julian. Tschüss, Domian. Tschüss. Danke. 0800 220 50 50. Jessica ist hier und Jessica ist 20. Guten Morgen, Jessica. Hallo, Domian. Jessica, um was geht's bei dir? Ich möchte eigentlich einen Rat haben. Mhm. Und zwar möchte ich einen Rat haben, ob es sich noch lohnt zu kämpfen in meiner Beziehung oder eigentlich eher nicht. Erzähl mal ein bisschen über die Beziehung. Wie lange kennt ihr euch denn? Wir sind früher, also auf der Schule zusammen gewesen. Ja. Sind dann zusammengekommen am 17.11.2008. Ja. Erwarten jetzt auch ein Kind zusammen. Ach du je. Ja. Also definitiv zusammen seit 2008. Genau. Ja. Ist er so alt wie du? Ja, also er wird im Mai, wenn das Kind kommt, auch 20. Okay. Hm. Im Mai kommt das Kind. Genau. Und jetzt ist es aber so gewesen, dass wir Silvester zusammen, er hat von seinem Vater aus die Familie kennengelernt. Von seinem Vater aus die Familie kennengelernt? Genau, jetzt nach 19 Jahren. Ach so, er kannte die Mutter das. Ah. Nein, er kannte die vorher nicht, also die Mutter hat das immer unterbunden. Er ist bei der Mutter aufgewachsen und der Vater war irgendwie weit weg. Genau, der ist früh gestorben, da war er noch kleiner. Mhm. Und jetzt hat er die Familie halt kennengelernt und wollte mich halt dabei haben, Silvester, und da bin ich halt mitgefahren. Mhm. Und als wir dann da weg waren, hat man schon gemerkt, dass ich ihn ganz schön, also er hatte ganz schön eingebechert. Mhm. Man hat gemerkt, dass ihn das ganz schön belastet hat, aber ich wollte mit ihm nicht darüber sprechen, wenn er so besoffen ist. Also belastet hat, diese Familie kennengelernt zu haben? Ja. Ja, warum belastet? Ich weiß nicht, er hat immer zu weinen, was normalerweise gar nicht für ihn üblich ist, weil er zeigt das normalerweise gar nicht. Wie alt war er denn, als sein Vater gestorben ist? Er war noch jünger, auf jeden Fall. Kann er sich kaum daran erinnern? Ich weiß, dass er noch damals, also er war noch klein und er war noch auf der Beerdigung von seinem Vater. Aber sehr lange her dann schon. Ja. Erzähl mal weiter, also danach war er ziemlich traurig und durcheinander. Genau, hat auch immer wieder angefangen zu weinen und hat mir immer wieder erzählt, dass die Leute ihn die zerreißen mich alle und die wollen alle. Und ich habe immer gesagt, ja, das reden wir morgen, wenn du wieder nüchtern bist. Und ja, dann habe ich Gott sei Dank, haben wir noch eine Freundin getroffen. Und das war dann, die wollten mich dann nach Hause bringen mit ihm. Mhm. Und er hat sich dann immer permanent mit dem Jungen angelegt, also von meiner Freundin, dem Freund. Und hat immer gesagt, ja, ich schlag dich. Mhm. Wo ich mir auch noch gar nichts mehr gedacht habe, weil immer der Kollege auch gesagt hat, der ist besoffen. Wenn er irgendwas möchte, dann soll er das morgen machen. Aber der ist auch gar nicht groß drauf eingegangen. Mhm. Ja, und dann haben die uns nach Hause gebracht. Und dann ist Pierre heißt er, ins Bad gegangen bei mir. Dein Sohn, dein Freund heißt Pierre. Genau. Ja. Und dann ist er ins Bad gegangen bei mir, hat ein bisschen in meinem Bad irgendwie ein bisschen, irgendwie das ganze Badezimmer eigentlich auseinandergenommen. Aber ich habe mir gedacht, ich sage da jetzt nichts zu. Ich dachte, ich mache das morgen, wenn er nüchtern ist, weil dann bringt es viel mehr. Worauf läuft das jetzt hinaus, was du mir erzählst? Es läuft darauf hinaus, auf jeden Fall, dass er an dem Abend, ja, mehr oder weniger, dass er mir bis heute nicht erklären kann, dass er irgendwie auf mich losgegangen. Mhm. Wie, körperlich? Ja, körperlich. Er hat da getreten. Er hat dich getreten und geschlagen? Ja, es ging ja sogar so weit, dass ich ins Krankenhaus musste, 4 Tage lang. Da warst du ja nun schon auch schon schwanger, das wusste war ja klar. Ja. Mhm. Das wusste er auch, dass du schwanger bist. Ja, das wusste er auch. Mhm. Das hat er im besoffenen Kopf gemacht. Ja, mhm. Also normal, wenn er normal ist, würde er sowas niemals machen. Mhm. Und ich kannte das auch gar nicht von ihm, diese. Du bist ins Krankenhaus gekommen, welche Verletzungen hattest du? Eine Gehirnerschütterung. Oh. Und halt Angst auf, also die hatten Angst, dass ich halt Frühwehen bekomme durch das ganze, durch den ganzen Stress und. Ja, aber das ist alles gut gegangen. Das ist alles gut gegangen. So, Gott das sei Dank. War, das war Silvester, da war er besoffen. Nun sind ja viele Wochen vergangen. Wie hat er sich denn in der letzten Zeit verhalten? Genau. Ja, nachdem ich dann aus dem Krankenhaus wiedergekommen bin, er hat mich im Krankenhaus nicht besucht. Ist aber dann danach, als ich wieder aus dem Krankenhaus raus war, hat mich dann angerufen und hat gefragt, ob wir uns treffen könnten. Mhm. Dann haben wir uns getroffen, und aber mit einer Freundin zusammen. Wie lange warst du im Krankenhaus? 4 Tage. Und da hat er dich nicht besucht? Nein. Das ist ja auch schon krass. Ich meine, er hat dich zugerichtet, dass du im Krankenhaus liegst und du bist schwanger, du bist seine Freundin und er besucht dich nicht im Krankenhaus. Wie hat er sich dann verhalten, als ihr euch gesehen habt? Er hat erstmal hat er mich angeguckt, ich wusste auch nicht, wie ich auf ihn reagieren soll. Wir wussten beide nicht, wie wir jetzt reagieren sollen. Ja, und dann hat er mich in den Arm, also hat mich gefragt, ob er mich in den Arm nehmen darf, hat auch angefangen zu weinen und hat gesagt, dass er das so bereut, er wüsste von nichts mehr. Ah, also er hat sich entschuldigt und es tat ihm leid. Genau, und so. Er sagt halt, er wüsste nichts mehr von dem Abend. Mhm. So, jetzt sind aber viele Wochen vergangen. Wie ist denn die Stimmung jetzt zwischen euch? Ja, jetzt ist es so, dass er sich mittlerweile zurückzieht und irgendwie meldet er sich nur noch einmal die Woche und dann meldet er sich wieder gar nicht. Mhm. Und ich kann das alles gar nicht mehr einschätzen, weil ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich noch irgendwie... Glaubst du denn, dass dieser Kontakt jetzt mit der Familie des Vaters damit irgendwie zusammenhängt? Kann sein, weil jetzt gerade die Mutter ist auch ein bisschen sauer auf mich, weil sie ja wegen der Anzeige, weil da läuft ja eine Anzeige. Ach, du hast ihn angezeigt? Nein, das ist öffentlicher Erregnis gewesen, also wie das, wenn das schimpft. Mhm. Und das wird automatisch gemacht. Also, da habe ich gar nichts mit zu tun gehabt. Wollte er denn das Kind haben? Wir haben uns am Anfang, hatten wir uns überlegt hin und her und das war erst nein und dann wieder doch. Und dann haben wir uns am Ende doch fürs Kind entschieden. Kann es sein, dass der jetzt einfach Muffensausen kriegt und denkt, ich bin erst 20 und ich will noch nicht in die Verantwortung kommen und Vater werden? Ich weiß es nicht, aber ich finde das so schwer, weil ich fühle mich ein bisschen von ihnen alleine gelassen, weil gerade jetzt in der Zeit würde ich ihn eigentlich so... Ja klar. Das sind ja schlimme Vorkommnisse und wenn er dich dann jetzt so alleine lässt, wie oft habt ihr euch vorher gesehen? Also in der Woche öfters, am Wochenende, jedes Wochenende, das ganze Wochenende. Mhm. Und das ist jetzt alles maximal einmal, so einmal in der Woche, sagst du genau. Ungefähr. Mhm. Du hast ihn aber noch nicht konkret angesprochen, was ist los? Was ist los? Doch, ich habe ihm schon gesagt, dass er endlich mal ändern soll und Verantwortung übernehmen soll, weil ich möchte das nicht alles alleine machen. Nee, ist ja eine Aufforderung, du sollst Verantwortung übernehmen. Wichtiger ist ja, ihm die Frage zu stellen, warum verhältst du dich so? Was ist mit dir los? Hast du das schon mal gemacht? Ja, wenn ich sowas frage, dann sagt er halt immer noch, ja, schlechte Gewissen und halt, dass er das noch nicht so kann, wegen halt, weil es ja so passiert ist und weil ihm das so leid tun würde. Mhm. Wie war denn das Verhältnis zwischen euch beiden, bevor du schwanger wurdest? Ich würde sagen, zu einer guten Beziehung gehört auch Streit. Also haben wir auch gestritten. Auch gestritten. Also es war alles auch nicht mehr so ganz rosig. Nein. Ist das ein, ich sag mal in Anführungszeichen, ein Unfall, dass du schwanger geworden bist? Oder wolltest du? Ja. Nein, ich wollte nicht. Mhm. Wir wollten beide nicht. Mhm. Das war halt... nicht geplant. Klingt diffus und klingt schwierig. Man guckt natürlich jetzt nicht in ihn rein. Es wäre sehr, sehr wichtig, mal zu hören, was mit ihm los ist, wie er tickt, was er fühlt, was er für dich empfindet. Was empfindet er überhaupt noch für dich? Das ist eine wichtige Frage. Dann ist eine wichtige Frage, will der mit dir ein Kind haben? Mhm. Oder ist er vielleicht auf einem ganz anderen Trip? Kann es sein, dass da sogar eine andere Frau im Spiel ist? Also er sagt ja immer, wenn er bei mir ist, ich liebe dich und ich möchte euch, ich möchte meine Mädchen nicht verlieren, weil es wird ja Mädchen. Er sagt das ja immer, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich sag immer, wenn ihm was dran liegen würde, würde er sich auch viel mehr um uns kümmern. Mach ihm doch mal einen Vorschlag. Ihr seid beide noch sehr jung und irgendwie beide ziemlich jetzt durcheinander, weil da so viel passiert ist und es wird noch mehr passieren jetzt durch die Schwangerschaft. Da kriegt man das selbst vielleicht gar nicht so geregelt. Mach ihm doch mal einen Vorschlag. Und frag ihn, ob er mit dir zusammen mal zu einer Beratungsstelle für Paare, für junge Paare geht. Da sitzt du dann mit einem Therapeuten oder einem Psychologen zusammen und da kann man ganz in Ruhe mal so reden und der Psychologe, der sitzt da so wie ich jetzt hier auch sitze und da wird ganz in Ruhe gesprochen über alles und da kann man gut rausbekommen, was so mit einem los ist und ob es auch was der Grund ist, ob es eine Perspektive gibt und so weiter. Das würde ich an deiner Stelle immer vorschlagen. Und wie mache ich das am besten? Indem du es ihm einfach so aussprichst und sagst, du bist unzufrieden im Moment und du würdest gerne mit ihm mal zu einer solchen Beratungsstelle gehen. Weil es geht ja nicht so weiter. So kannst du es ihm ja mal erklären. Und da wirst du schon merken, wenn der wirklich willens ist und vielleicht nur irgendwie blockiert, wenn der willens ist, wird er sagen, okay, komm ich mal mit, kann man ja nichts falsch machen und nichts verlieren. Wenn er aber blockt, dann ist das ein schlechtes Zeichen. Dann würde ich dir sogar raten, alleine dorthin zu gehen, damit du auch so einen Gesprächspartner findest in der schwierigen Situation aufgrund auch deiner Schwangerschaft. Jessica, ich werde dir jetzt meinen Psychologen gleich geben. Das heißt, du legst auf und der ruft dich gleich an. Der heißt Peter. Und der weiß, wo eine solche Beratungsstelle in deiner Gegend ist und dann wird er dir die Adresse und die Telefonnummer geben. Okay? Okay, das würde mich freuen. Ja, so machen wir das. Dann drücke ich die Daumen und hoffe, dass sich das doch wieder richtet und einrenkt bei euch und wünsche alles Gute dir und natürlich auch für die Schwangerschaft. Dankeschön. Jessica, du legst auf und wir melden uns gleich. Okay. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, freie Themennacht heute, wie immer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, und ihr könnt gerne anrufen oder mailen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne reden wollt. domian@wdr.de, wenn ihr meldet, eure Telefonnummer mit reinschreiben. So, hier ist Stefan. Stefan ist 40. Guten Morgen. Guten Morgen. Stefan, um was geht's? Es geht darum, ich arbeite in einer Halle. Wir sind mal vor kurzem umgezogen von einem Konzern in einer kleinen Halle, weil der Chef hat den Konzern aufgekauft. Die haben damals... Du arbeitest in einer Halle? In einer Halle, wo keine Fenster drin sind, bei 7 Grad Kälte. Bei 7 Grad Kälte in einer Halle? Ja, ich sehe aus so mit 7 Pullover und... Ist das so eine Kühlhalle, also keine Kühlhalle, wir sind in einer Produktion. Und was wird da produziert? Da werden Landmaschinen produziert. Also ich habe dann zwei CNC-Maschinen. Eine ist eine Bohr- und Sägeanlage und eine langsam ist eine Bohr-Brennanlage. Was wird da produziert? Landmaschinen. Lemmmaschinen? Landmaschinen. Landmaschinen? Alles, was hinter den Trecker gehört. Wie? Und die müssen in so einer Kälte produziert werden? Ja, die sind wir im Moment in so einer Kälte, weil unser Chef nichts da drin ausgeben will oder möchte. Ach so, ich verstehe. Weil es draußen so kalt ist, ist es in der Halle auch so kalt. Genau, weil die wir Halle ist nicht oben drin haben. Ja, ich verstehe. Die Halle ist nicht künstlich runtergekühlt. So hatte ich es gerade verstanden. So, sie ist nämlich runtergekühlt. Die ist so kalt, weil es eben so kalt ist jetzt im Moment draußen und eben nicht geheizt wird und auch nichts investiert wird. Und den ganzen Tag, 8 Stunden, stehst du da oder steht ihr Arbeiter da und die Kollegen? Genau. Also ich bin im Moment mit einem Kollegen da, wo wir dann in der Kälte stehen. Hast du Nachtdienst gerade? Nein, ich habe keinen Nachtdienst. Ich bin im Moment, also wir arbeiten von 7 bis 16 Uhr. Und ich hatte das im Juli schon, also es ging ja jetzt letztes Jahr, 2010 ging es ja schon und dann jetzt 2011 und 2012 sogar. Auf alle Fälle ging das die ganze Reihe schon rum und ich habe ja auch im Juli schon fast meine Kündigung ausgesprochen und wurde mir versprochen, jetzt wird alles gemacht. Sag mal, wir hatten voriges Jahr und das Jahr davor einen extrem kalten und langen Winter. Da war das genau so? Genau so. Und ich habe mich immer vertrösten lassen, ja, es wird ja alles wieder gut und wir machen das und es ist nichts passiert. Ich stelle mir gerade vor, wenn das eine Halle ist, Da sind Männer, wie viele Menschen arbeiten da? Im Moment sind wir zu zweit, sonst waren es aber auch schon mal 4 Leute da drin. Ach, dann ist es keine große Halle. Ist es, ja, wie soll man sagen, es sind ja große Landmaschinen, die da drin gebaut werden. Und die Träger und so weiter sind ja ziemlich groß und das alles sind ja 12 Meter lange Träger, ne? Mhm. Und die müssen ja viel Platz haben. Es ist kein Fenster in dieser Halle. Also sind ein paar Fenster da und die Oberlichter sind alle frei, sind offen. Also was oben so unter dem Dachhälfte ist. Ach, die sind doch offen sogar. Das heißt, die Kälte kann wirklich ungehindert Angriff. Und das jetzt ist die Preisfrage, ja, was soll ich gegen tun? Ich habe jetzt ein paar Mal ihn schon drauf angehalten und ja, wurde ich drauf vertröstet und... Wie viele Menschen insgesamt arbeiten denn bei dieser Firma? 30 Leute. 30 Leute. Und die anderen aber in irgendwie anderen Bereichen und nicht in dieser Bereichen, Halle? Manche, wir bauen auch Gestelle, die kloppen dann draußen, Gummis sogar. Mhm. Und die müssen natürlich auch ganz schön frieren da draußen, ne? Und das alles. Und bei einer CNC-Maschine kann ich mir sowas bald nicht erlauben, weil alleine wegen der Toleranzen alleine, ne? Ja. Da muss ich ganz schön... Wie viel Quadratmeter hat diese Halle? Die ist 8 Meter lang und 4 Meter breit. Also gar nicht mal so groß. Hm. Das heißt, das könnte man... Nee, 8 Meter, sage ich, ist nur mein Platz von der FDB. Die sind ja 12 Meter Träger. 24 sogar. Entschuldigung. Also, wie lang ist? 24 Meter lang? Ja, 24 Meter lang. Und wie viel Meter breit? Knapp 4 Meter. Ja. Ja gut, aber dennoch. Und wie hoch ist die? Wie viel Meter hoch? Die ist ja knapp 5 Meter hoch. Mhm. Und da ist natürlich die Kälte, die staut sich ja im Moment richtig, ne? Also da könnte man mit einigen Maßnahmen, indem man zum Beispiel mal die Fenster oben zumacht, die Fenster renoviert und vielleicht ein paar Heizkörper reinstellt, könnte man schon ein bisschen die Temperatur erhöhen, dass ihr nicht zumindest nicht im Frost arbeiten müsst. Genau, und zweitens würde ja schon reichen, das hatte ich auch im Juli schon gesagt, macht einfach die Fenster zu und dann hat sich alles erledigt. Mhm. Und der Chef ist nicht ansprechbar. Der Chef ist darauf nicht ansprechbar. Jetzt hat er mir vergewissert, dass ab Montag die Scheiben reinkommen, wo ich natürlich mich auch nicht drauf verlasse. Mhm. Weil wenn man das schon im Juli anspricht, allerdings, dann noch im Oktober. Allerdings. Also, und zudem ist jetzt eine ganze kalte Woche schon vergangen. Und ich spreche ja nur noch mit der Chefin, also seiner Ex-Frau, also der ist geschieden von der, und die macht das Büro. Und da habe ich auch gesagt, ich spreche auch nicht mal mit dem Chef, weil ich habe ehrlich gesagt so viel Angst, dass ich irgendwann mit den dummen Tönen, die er macht, ihn eine reinhaue. Naja, das darfst du natürlich nicht machen. Nee, das mache ich nicht. Machst du natürlich alles falsch. Das darfst du auf keinen Fall machen. Bist du in einer Gewerkschaft? Ich bin in der Gewerkschaft noch drin. Ja, dann aber da groß Alarm schlagen. Da müssen die was unternehmen. Ich wollte erst immer das mit einem sachten Ton machen, aber ich glaube, ich gehe langsam doch dahin. Ja, aber da hättest du schon längst sein müssen, Mensch. Aber ist es so, die Berufsgenossenschaft war schon mal da und die sagte auch einfach nur, ja, der sollte jetzt da was tun. Aber ich glaube immer nur, dass das alles nur Vertrösterei ist. Und ja, nee, also ich würde an der Stelle, du darfst auf keinen Fall handgreiflich dem Chef gegenüber werden, auch wenn du sehr, sehr wütend bist. Du musst es sachlich sagen, du musst ihn darauf hinweisen. Und wenn das jetzt am Montag nicht passiert, trommelst du aber richtig bei deiner Gewerkschaft Alarm. Wenn das im dritten Jahr so ist, ist das ein Unding. Ich glaube, das ist überhaupt auch unter arbeitsrechtlich Schutzgründen. Ich weiß nicht, was es da alles für Paragraphen gibt. Ist das wahrscheinlich absolut unrechtens, was da passiert bei euch? Ich war jetzt auch bei der Chefin heute gewesen und habe dann auch gefragt, so mal, weil ich bin ja ein bisschen, nicht halt so ein bisschen frech, sag ich mal, und habe denen gesagt, ja, weil ich jetzt auch meine Nebentätigkeit nicht machen kann, wie es mal aussieht mit so einem kleinen Kredit oder sowas, ne? Hm. Und da fing die auch einfach zu sagen, auch ganz kackenfrech, ja, ich könnte doch noch eine Nebentätigkeit ausführen, obwohl ich nicht mehr kann, wenn ich da rauskomme, ne? Gut, das können wir nicht vertiefen. Nee, das können wir jetzt nicht, aber ich meine, dass diese ganze Schnippigkeit, dass man die Heile nicht macht und das auch noch, okay. Manchmal reicht eine Drohung schon bei Chefs, dass man die Gewerkschaft einschaltet, dann spurten die schon. Ich würde diesen Weg an deiner Stelle gehen. Eine Frage noch, wenn das so kalt ist da drin, was trägst du den ganzen Tag über? Damit ich trage im Moment 8 Pullis übereinander. Und lange Unterhose? Lange Unterhose und so weiter und manchmal, ja. Und dennoch bist du abends wahrscheinlich durchgefroren, wenn du nach Hause kommst. Ja, genau. Also, das sind unmögliche Zustände, Stefan. Mache so, wie ich es ja gerade gesagt habe, oder wende dich vielleicht auch an deine lokale Presse. Das wirkt auch immer Wunder, wenn man das macht. Aber geh erst zur Gewerkschaft. Ja, also ich habe jetzt gedacht, jetzt warte ich erstmal bis Montag, was jetzt passiert. Genau, ganz genau. Das muss man ihm jetzt noch die Zeit geben und dann aber sofort, wenn Montag nichts passiert, dann trommeln, Alarm schlagen, okay? Alles klar. Viel Glück und alles Gute und halt morgen den kalten Tag noch aus. Ja, ich werde es noch versuchen. Stefan, alles Gute, tschüss. Tschüss, ciao. Danke. Karin, 58. Guten Morgen, Karin. Hallo, ich grüße Sie, Domian. Karin, um was geht's bei dir? Ja, ich habe große Probleme. Mein Stiefvater ist verstorben am 25.01. Und ich jetzt ist 12. Ja, mhm. Ich begleite meine Mutter auch schon in der Zeit, als es ihm sehr schlecht ging. Und seitdem er verstorben ist und ich bin eigentlich immer für sie da, wird sie immer zu mir, immer garstiger, immer, also ich fühle mich so, obwohl ich alles für sie tun will, ich weiß immer gar nicht, was ich recht mache. Ich werde eigentlich mehr oder weniger, ja, wie soll ich das sagen, der Umgang mit mir wird so schwierig. Sie ist so garstig geworden seitdem. Mhm. Wie ist die Und ich versuche das Gespräch zu suchen. Wie ist die Wohnsituation? Wohnst also du weit weg? Also ich wohne alleine und bin jetzt die ganze Zeit bei ihr. Ja, okay. Und ich suche immer das Gespräch und ich mache wirklich alles administrativ, was ich abwickeln kann und bemühe mich, alles richtig zu machen. Und behalte immer das Gefühl, ich mache alles falsch. Mhm. Entschuldigung. Wie war denn die Situation zwischen euch beiden, die Beziehung zwischen euch beiden, als der Stiefvater noch lebte? Die war eigentlich ganz gut, aber ich weiß nicht, wie das sagen soll. Mir hat immer so diese Tiefe gefehlt. Weißt du, wie ich meine? Diese Tiefe, dass ich diese ganze... Sie sagt zwar, ja, ich habe dich doch lieb, aber das sagt sie immer hinterher, wenn sie vorher mich so getroffen hat. Weißt du, wie ich meine? Ich kann das gar nicht erklären. Mhm. Also ich bin verletzt worden und sagt, ich verstehe das gar nicht, ich meine das doch nicht so. Ja. Und ich finde den Weg nicht dahin und ich kann es nicht nachvollziehen. Du wohnst im Moment bei deiner Mutter. Ja, ich bin jetzt... hier, weil ich sie auffangen will, sie ist gehbehindert, es geht ihr nicht so gut. Und ich merke auch, dass sie so abbaut. Und das verletzt, also das geht mir auch nah. Und was heißt abbaut? Ja, abbaut einmal vom, wie soll ich das sagen, dass einfach das Gedächtnis abbaut, weißt du? Sie ist jetzt auch 83 und es ist sehr schwierig, der gesamte Umgang. Kann natürlich auch sein, dass das jetzt noch im Zuge der ganz frischen Trauer so ist, dass sie vielleicht etwas gereizter ist und eher Sachen vergisst. Wie weit wohnst du von ihr entfernt? Eigentlich wohne ich über die Elbe weg. Wir wohnen ja im Norden hier und ich wohne auf der anderen Seite der Elbe. Also wir sind hier Schleswig-Holstein auf der einen Seite. Also was heißt das? Wie lange braucht ihr? Ich brauche eigentlich mit der Fähre eine Stunde, die im Moment nicht fährt, das wegen Eis und Schnee, aber okay, ich kann immer innerhalb einer Stunde hier sein. Ja. Mhm. Und ich bin jetzt die ganze Zeit für sie da und versuche das auch immer. Das habe ich gerade was gedacht, Karin, als du das so erzählt hast. Mhm. Ich habe gedacht, dann lass sie doch einfach mal ein bisschen in Ruhe. Geh doch mal in deine Wohnung. Meinst du? Ja, du hast wahrscheinlich schon ganz viel geregelt, wie du gerade erzählt hast. Lass sie mal ein bisschen mit sich alleine. Sie weiß, dass du da bist, ihr könnt telefonieren und zur Not bist du auch relativ schnell da. Mhm. Und sie kann sich alleine versorgen, das geht ja. Geht so. Naja, aber mach doch mal den Vorschlag, was sie davon hält, wenn du das sagst. Ja, sie sagt uns zwar ja, aber weißt du, ich habe immer so eine Angst, weil sie ist ganz schwer gehbehindert. Sie kann sich noch ganz schwer aufrecht halten. Aber rein theoretisch ging es. Kann ich nicht genau sagen. Also ich, ganz ehrlich... Vielleicht bedrängst du sie zu sehr. Meinst du? Ne, ich weiß es nicht. Ich frage es ja nur. Meinst du, man kann auch mit Hilfe jemanden erschlagen? Ja, man kann mit Hilfe jemanden auch ersticken. Mhm. Das geht auch. Mhm. Hilfe ist toll und Hilfsbereitschaft und für jemanden da sein, gerade nach so einem schweren Trauerfall, klar. Mhm. Aber manchmal muss man auch in der Trauer auch mal alleine sein. Das gehört auch dazu. Hm. Vielleicht ist das für sie auch wichtig. Also meinst du, wenn ich jetzt gehe und sage, okay, ich lasse dich alleine... Nicht im Zorn. Nein, das meine ich nicht, um Gottes Willen. Hm. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich lasse dich jetzt deine Sachen machen, es geht ja nicht nur darum, weil ich habe Sorge halt, weil sie baut auch so ab, also geistig ein bisschen ab. Und ich kann nicht mehr einschätzen, Domian, ob es jetzt so ist, dass es jetzt durch die Trauer kommt oder baut sie generell ab. Das kann ich nicht einschätzen. Gut. Dafür bin ich keine Fachfrau. Aber das passiert ja jetzt auch nicht von heute auf morgen, dass es so ganz dramatisch abbaut. Vielleicht hat es wirklich mit dem Trauerfall zu tun. Mhm. Und wenn du sie allein lässt, musst du sie auch nicht eine ganze Woche gleich allein lassen. Nein. Es sind wenn du mal einen Personen. Tag, wenn du schon mal zu Hause schläfst, dann hast du für dich auch schon mal ein bisschen dein Refugium. Das heißt, das geht dir ja auch enorm an die Nerven wahrscheinlich. Total. Und das frisst dich ja auch auf. Es tut mir auch so leid, mit anzusehen, wie sie trauert, klar. und man will, also ich sag jetzt von mir, ich möchte ja immer nur helfen und ja, stopp, nicht so viel helfen. Okay. Ich glaube, das wäre in dem Fall ganz gut. Ja. Das schaukelt sich ja so hoch. Ja. Sie ist dann in schlechter Laune, dann bist du wieder verletzt, dann sieht sie, dass du verletzt bist. Das gibt eine Gesamtstimmung, die nicht gut ist. Vielleicht ist es viel gesünder, wenn du dann auch mal in deinem Bett zu Hause in deiner Wohnung schlafen kannst und fährst dann zum Kaffee mal wieder nachmittags hin und entfernt sich so ein bisschen voneinander. Ja. Glaube ich. Ist so meine spontane Idee, wie du das so erzählst. Ja, ich nehme das gerne an, weil ich bin so, das hätte ich ja nicht angerufen. Weil auf der einen Seite möchte ich, genau was du sagst, ich möchte da sein, ich möchte ihr helfen. Administrativ kann ich auch alles machen, das bin ich auch bereit, die Papiere, was sie nicht so kann, bla bla. Mhm. Aber genau das war mein Empfinden. Vielleicht gehe ich ihr zu sehr auf die Nerven, weil ich zu sehr eingreife. Weil vielleicht ist mein Hilfsangebot zu groß. Ja, vielleicht. So, wenn du das Gefühl schon so ein bisschen hast, dann liege ich, glaube ich, in meiner Einschätzung sogar sehr richtig. Und daraus meinst du, entwickelt sich denn auch so eine gewisse das kann eine große Aggressivität. Also eine kleine Aggression total. Also sie ist ja nicht böse. Nein, aber es kann eine Spannung, eine Aggressivität kann genau entstehen. Genau, was du sagst, die Spannung ist da und versuch das mal, so vorsichtig. Vielleicht wird die ganze Sache dadurch ganz gelöst und das renkt sich alles wieder ein. Versuch es einfach, ein Versuch ist es wert. Und es ist also nicht, dass ich das Gefühl haben muss, ich bin Einzelkind, sie ist mal, ich habe keine Geschwister. Du brauchst kein schlechtes Gewissen. Nein, ich fühle mich so total verantwortlich jetzt, weil sie sonst also niemanden mehr hat. Aber du bist ja da, du bist ja nicht in Amerika. Du wanderst ja nicht aus. Mm. Du bist ja nur über die Elbe kurz. Nee. Das ist ja nicht so weit. Nee, das habe ich nicht vor. Mach das mal so, Karin. Ja, meinst du, es hilft? Ja, glaube ich. Versuch es mal. Ja, denn da rieche ich dir ganz viel Herzen. Erfolg und alles Gute wünsche ich dir. Ja, und viel Glück noch für deine Sache. Dankeschön. Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, wir haben 1.37 Uhr. Und hier ist Karim. Karim ist 26. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Karim. Um was geht's? Hi. Ich bin spielsüchtig. Automatenspielsüchtig. Seit wann? 8 Jahre, 9 Jahre. Mhm. Schulden? Jede Menge. Wie viel? Also von mir selber auf meinen Namen bestimmt selber 10.000, 12.000 Euro. Krass. Ich habe eine Freundin seit 10 Jahren. Wir haben ein Kind, 14 Monate. Mhm. Und über meine Freundin Schulden bestimmt 17.000, 18.000. Boah. Hat deine Freundin so viel Geld? Nein, die hat einen festen Job. Ja. Nach der Ausbildung hat die einen Kredit genommen. Mhm. Und so fing das an halt, ne? Deine Freundin weiß, was mit dir los ist? Die hat es damals mitbekommen, ein bisschen, ist klar. Ich bin nachts nach Hause gekommen, hab Geld gehabt, 1000, 2000 Euro, hab's nicht verloren, bin nach Hause gekommen, wir hatten Bargeld zu Hause, hab zu ihr gesagt, ich brauche noch ein bisschen Geld, um was zu erledigen, das Geld wiederzuholen, wieder 1000, 2000 Euro verspielt. Aber da muss sie doch irgendwann mal konkret fragen, was ist los, wo bleibt das ganze Geld? Was machst du mit dem Geld, was du dir von mir leihst? Das muss sie doch fragen. Nicht leihen, das ist ihr Geld, mein Geld. Mein Geld war ihr Geld immer, schon damals. Dann muss ich doch fragen, was machst du mit dem Geld? Natürlich, hat sie gesagt. Und was sagst du dann? Sie wusste es. Ich habe gesagt, nein, das kommt morgen wieder. Ich habe das nur jemandem gegeben, damit mehr Geld reinkommt und. Also sie weiß nicht, dass du spielsüchtig bist? Meine Vermutung, sie weiß es, aber nicht 1000%, nicht 100%. Weil bei diesen Summen musst du ja ständig lügen und ständig neue Sachen erfinden. Und ich lüge auch schon seit Jahren. Das ist das Problem. Was machst du vom Beruf? Ich bin in der Ausbildung. In der Ausbildung, das heißt, du verdienst nicht viel Kohle? Nein, 580 Euro, jetzt im zweiten Lehrjahr. Und da ist ein Kind und da ist eine Frau und die Familie will ernährt werden, da muss Miete gezahlt werden und all die laufenden Kosten, wir kennen das ja. Genau, und leider diesen Monat war wieder dasselbe, wie davor die ganzen Monate. Das heißt, dein ganzes Geld verprasst du völlig? Plus ihr Geld auch noch, was kommt. Und wie schafft sie das denn, die Familie zu ernähren, wenn ihr Geld auch ganz weggeht? Also, wie soll ich das sagen? Die hat damals einen Kredit aufgenommen, das wird direkt abgebucht von der Bank und dann bleibt Geld übrig. Dann am 1. ziehen die erst ab, aber weil das am Ende Monat kommt, 28., 29., sag ich zu ihr, ja, gib mir das Geld, dann mach ich damit, verdoppel ich das, nicht durch Spielerei, durch andere Sachen, ich will das nicht so erwähnen. Das sind halt Sachen, die man dann so macht. Und sie ist so dumm und gibt dir das Geld? Ja, die hat mir dann vertraut und ja, und ich habe es leider wieder verspielt. Aber nochmal die Frage, sie musste ein bisschen Geld zurückhalten, um das Essen zu bezahlen zum Beispiel. Ja, das Wichtigste, was heißt kauft die? Wir haben halt diese Milch, was ein Kind halt braucht mit 14 Monaten, diese Pulvermilch und Pampers. Mhm. Kühlschrank ist bei uns leer. Strom haben wir diesen Monat nicht bezahlt, letzten Monat auch nicht, Miete diesen Monat auch nicht und ja, nur Ärger. Ich sitze gerade in der Küche, damit die das nicht mitkriegt, weil wir wohnen zusammen. Ja. Ja. Die liegt im Schlafzimmer, ein Kind liegt neben ihr, meine Tochter also. Ihr seid wie lange zusammen? 10 Jahre. 10 Jahre. Das heißt, seit 8 Jahren bist du in dieser Spielsucht und die kriegt seit 8 Jahren das mit. Die kriegt das auch mit. Karim, das ist eine Schande, was da abgeht bei euch. Und du bist schuld dran. Ich weiß es, aber ich versuche immer das Beste draus zu machen. Nee. Was hast du denn schon versucht? Was hast du denn schon versucht zu machen? Ich habe in meinem Internet geguckt nach Hilfe oder so, nur ich habe mich nie getraut, irgendwo anzurufen oder irgendjemanden da Bescheid zu sagen. Ich habe auch eine große Familie, aber ich habe nie jemanden getraut, das zu jemandem zu sagen. Es weiß niemand aus deinem Bekanntenkreis, Freundeskreis, niemand weiß das. Die erahnen das zwar, weil ich habe früher viele Freunde gehabt, sehr viele Freunde. Nur dadurch, durch die Spielerei habe ich gesagt, ja, leih mir, ich gebe dir das wieder, ich mache dir das und das klar. Und weißt du, Karim, du bist ja nicht nur für dich allein verantwortlich. Dann, das wäre schon schlimm genug, wenn du dir dein Leben so kaputt machst. Du bist verantwortlich für eine Frau und für ein Kind. Und das macht das Ganze so zu einer großen Katastrophe, zu einer ganz großen Katastrophe. Und wenn du nach 8 Jahren noch nicht den Hintern hochgekriegt hast, dir Hilfe zu suchen, bin ich sehr froh, dass du heute hier anrufst. Deswegen habe ich, ob du es mir glaubst oder nicht, durch eine Freundin, die ich damals kennengelernt habe, die guckt dich schon seit Jahren, ich dich auch mal, weil ich nachts immer wach bin, durch diese Verliererei, immer nachts spielen, nach Hause gekommen, habe ich bei dir angerufen, damit ich mir durch dich, deine Kollegen oder wer da ist, dass mir helfen, dass mir irgendwie muss ich da rauskommen. Ja. Weil okay, das ist der erste Schritt. Den Worten müssen dann aber auch Taten folgen. Gerne, sehr gerne, deswegen habe ich angerufen. Ja. Auch wenn ich 10, 20 Mal angerufen habe, damit ich durchkam. Ja, aber jetzt haben wir uns ja. Ja, zum Glück. Der erste Schritt ist, du musst mit deiner Frau Tacheles reden. Du musst ihr sagen, du musst ihr gleich morgen beichten, was los ist, was mit dir los ist. Du musst ihr aber ich kann dir das nicht vor der Arbeit sagen. Ich kann dir das nicht vor der Arbeit sagen. Ja, dann sage ich es ihr nach der Arbeit, das ist dann auch egal. Aber in ein paar Stunden kommt es auch nicht an. Du musst ihr alle Karten auf den Tisch legen. Das ist Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 2 ist, dass du dir so schnell wie möglich, morgen ist Freitag, wird es vielleicht nicht mehr klappen, aber dann am Montag, bei einer Beratungsstelle, die sich mit Spielsucht beschäftigt und auskennt, sofort Hilfe suchst. Aber Hilfe denn auch, weil ich kenne, ist kein Chat, was ich jetzt sage, ich kenne Leute, die spielen seit jahrelang, die sind älter wie ich, die waren bei einer Therapie, die waren ein halbes Jahr clean. Ja. Und danach haben die wieder angefangen. Das ist das, was mir Angst macht. Karim, ich kenne auch Alkoholiker, die gesoffen haben und in der Therapie waren und wieder gesoffen haben. Das ist ja kein Grund, diesen Weg nicht zu gehen. Es gibt genügend andere Beispiele, auch von Alkoholikern, die schwer alkoholkrank waren oder die schwer spielsüchtig waren, die in einer Therapie waren, einen harten Weg gegangen sind und es dann geschafft haben. Nur, dass es Leute gibt, die auch wieder rückfällig werden, darf dich doch nicht davon abhalten, das zu machen. Natürlich nicht. Du musst, letztendlich muss dein Denken muss so sein, ich muss alles machen, damit ich auf die Füße komme. Für meine Frau und für mein Kind, für meine Familie, für deine Ausbildung. Das ist doch mein Ein und Alles eigentlich, mein Kind. Ja, aber wenn du so weitermachst, ist bald alles kaputt. Alles. Ist er jetzt schon halb. Ja, wenn ich das schon höre, dass euch der Strom da abgestellt ist, doch grauenhaft. Und das kleine Kind nicht mal ordentlich was zu essen kriegt. Ist dann wirklich eine Schande, finde ich das. Ich weiß es ja selber. Mein Kopf, das ist, wie soll ich das erklären oder sagen? Es gibt viele von meiner Sorte, bestimmt. Aber die Sache ist, keiner will es zugeben. Ich respektiere auch, dass du angerufen hast, finde ich absolut gut. Und ich respektiere auch, dass du offen gesprochen hast und sagst, ich weiß um die Dinge, ich habe bisher Scheiße gebaut, ich muss was verändern. Das finde ich gut. Jetzt musst du nur nach unserem Gespräch, du wirst gleich mit meinem Psychologen noch sprechen, der wird dir die entsprechenden Adressen geben, dann musst du morgen aber auch handeln. Morgen kann ich dir nicht helfen, mein Psychologe dir nicht helfen, keiner. Morgen musst du mit deiner Frau reden und du musst spätestens Montag zu einer Suchtberatung gehen. Ich weiß, was du meinst. Ich bin dir auch dankbar, dass du mir das sagst. Deswegen habe ich dir angerufen. Nur ich habe diese Ausbildung. Ich kann nicht zu meinem Ausbilder sagen, ich bin spielsüchtig, ich kann nicht mehr kommen. Verstehst du, wie ich meine? Ja, das musst du ja auch nicht sofort sagen. Das wirst du mit den Leuten von der Suchtberatung besprechen. Die wissen schon, wie man sich da am besten verhält. Du darfst jetzt keine Ausreden mehr finden. Du musst jetzt wirklich in den Sturm reingehen. Und das wird auch hart jetzt. Das ist die einzige Chance, dass du schaffst. Die einzige Chance. Deswegen habe ich Angst, weil ich habe selbst schon oft, nachdem ich alles verloren habe, ich weiß, ich komme nach Hause, es gibt nur Ärger, Schreierei, die Nachbarn kriegen das mit. Ich habe schon Selbstmordgedanken gehabt, weil ich wusste nicht, wohin mit mir. Ich sag dir mal, ich will mal sagen, das wäre das Feigste, was du machen könntest. Deine Frau und dein Kind allein zu lassen. Du bist ein junger Kerl, du bist erst 26. Du hast Mist gebaut, okay. Aber du hast die große Chance, auch das Ruder rumzureißen und alles wieder gut zu machen. Die Chance hast du, wenn du das willst. Aber du musst. Ich will es ja unbedingt. So, gut. Dann müssen wir jetzt gar nicht weiter reden. Dann werden wir dieses Gespräch jetzt beenden. Dann ruft dich mein Psychologe, der Peter, an. Mit dem kannst du gerne auch noch ein paar Worte reden und der versorgt dich mit den entsprechenden Anlaufstellen und Adressen. Und dann musst du handeln. Ich werde es versuchen. Ich würde mich sehr freuen, Karim, wenn du mich nochmal anrufen würdest. Vielleicht in einem halben Jahr. Mach ich. In einem halben Jahr kann schon unter Umständen viel passiert sein. Ich würde mich sehr freuen. Wirklich, sage ich sehr ernst jetzt. Würde mich sehr freuen. Weil ich hab dich angerufen, weil ich Angst habe, mein Kind, meine Frau zu verlieren. Weil eben. So langsam, wir haben alles durchgestanden. Der hat immer zu mir gehalten. Der hat alles gemacht, egal was verloren war. Mhm. Trotzdem immer die Monate durchgestanden. Nur ich weiß einfach nicht mehr weiter. Das ist das Problem. Übrigens, mein Psychologe wird dir gleich noch eine wichtige Adresse geben. Das habe ich gerade vergessen zu sagen. Du musst auch zu einem zu einer Schuldenberatung. Ganz wichtig. Damit Fachleute dich beraten, wie du mit deinen Schulden umgehen sollst. Also es gibt viel zu tun. Ich habe den Brief hier vom Gericht. Gerichtsvollzieher schon. Ich habe Angst, dass die hier reinkommen. Ja, deswegen musst du was tun, Mensch. Du musst was tun. Du musst jetzt deine Sachen erstmal in die Hände von Profis geben, dass die dich leiten. Schuldnerberatung, Suchtberatung, mit der Frau sprechen. Okay? Okay. So, du legst auf, wirst von meinem Psychologen zurückgerufen. Und ich drücke dir wirklich, wirklich von Herzen die Daumen und möchte in einem halben Jahr nochmal mit dir sprechen. Ich rufe wieder an. Vielen Sehr Dank. Sehr gerne, Karim. Alles Gute und toi, toi, toi. Danke, ciao. Tschüss. Hier ist Anne. Anne ist 70. Guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Anne. Um was geht's? Ich habe ein familiäres Problem. Ich habe mich nach 44-jähriger Ehe von meinem Mann scheiden lassen, weil der seit mehreren Jahren eine schwere Demenz entwickelt hat. Mhm. Und die Hilfe, die ich versucht habe, mir an verschiedenen Stellen zu holen, einfach nicht bekommen habe. Mhm. Meine Ehe war immer sehr schwierig, immer kompliziert, die ist nie glatt gelaufen, aber die Kuriositäten, die wurden einfach immer mehr. Er vergisst sehr vieles, was ja bei einer Demenz normal ist, aber auf der anderen Seite hat er gemerkt, dass mit ihm irgendetwas nicht stimmt und hat Tests machen lassen, Untersuchungen machen lassen, ist aber immer angeblich mit dem Ergebnis nach Hause gekommen, er habe nichts, er sei noch ein bisschen vergesslich und die Medikamente, die er nehmen würde, auch wenn da draufstehen, die wären gegen Alzheimer-Erkrankungen, das wäre nur ein etwas stärkeres Medikament, so wie Gico. Du glaubst, er hat dich belogen? Er belügt sich selbst. Ja. Er hat ein eigenartiges Leben sich angeeignet. Er lebt nach der Uhr. Alles dreht sich nur um ihn. Das Einzige, was er noch kann, Auto fahren. Er fährt mit seinem Wagen täglich 2, 3, 4 Mal raus. Das kann er noch. Das kann er noch, aber er fährt sehr viele Autos kaputt zum Totalschaden. Gott sei Dank sind bisher dann nie andere Menschen betroffen gewesen. Im Prinzip müsstest du die Polizei informieren. Habe ich schon gemacht. Hast du schon gemacht. Und was sagen die? Sie können nicht eingreifen, solange die Versicherung dafür gerade steht und er versichert ist. Und dann kommt noch dazu, wenn die erfahren, was er mal beruflich gemacht hat, gehen die hinten alle einen halben Meter in die Knie. Das ist so mein Eindruck. Ich habe mir auch die Polizei mal zur Hilfe geholt, weil er sich mal angewöhnt hatte, mich auch zu schlagen. Sehr kräftig und hat mich auch sehr stark verletzt. Ich bin mal im Krankenhaus gewesen. Das bagatellisiert er alle runter. Und dann habe ich mir dann mal erlaubt, ihn anzuzeigen, weil die Verletzung so stark war, dass ich da einen Eingriff befürchten musste. Und dann habe ich die Polizei einen Fehler gemacht, die hat dann rechts mit links verwechselt und hat die Staatsanwaltschaft deswegen mangelndem öffentlichen Interesse eingestellt. Mhm. Und mit diesen Dingen ist er dann auch bei unseren erwachsenen Söhnen hausieren gegangen, so nach dem Motto, eure Mutter ist verrückt. Die leidet unter Verfolgungswahn. Also es ist ein sehr massiver, dominanter Mann, höre ich heraus. Ein sehr dominanter Mann. Ein sehr egozentrischer Mann. Ja, aber auch einer, der völlig ohne Freunde lebt. Aber das hat jetzt gar nichts mit der Krankheit zu tun, das war er vorher auch schon. Das war er vorher auch schon, mhm. Ja. Wie lange bist du jetzt getrennt von ihm? 2 Jahre, aber wir leben noch in dem Einfamilienhaus aus wirtschaftlichen Gründen zusammen. Aber ist das nicht die Hölle? Das ist die Hölle pur. Warum gehst du nicht raus? Geht's nicht doch irgendwie? Es gibt im Moment noch keine Möglichkeit. Er hat mich auch belogen, er hatte gesagt, Mitte des Jahres ist das Haus abbezahlt. Dann wäre ich praktisch so frei gewesen, dass ich mich hätte bewegen können. Mhm. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass das alles nicht stimmt. Zum Teil, weil er es auch nicht mehr richtig gewusst hat. Oder ob er es bewusst gemacht hat, das kann ich nicht unterscheiden. Mhm. Er hat so eine Maske vor dem Gesicht. Wenn man ihn sieht, er ist ein stets freundlich lächelnder Mensch, der alles bagatellisiert, alles mit einer Handbewegung wegwischt, aber auch nicht drüber spricht, aber er regelt alles, er macht alles. Du hast gerade so eine kryptische Bemerkung gemacht, dass die Polizei einen Schritt zurückgeht, wenn sie wissen, was er früher gemacht hat. Ja. War er Staatsanwalt oder war er auch Polizist? Ja, auf der gleichen Wellenlinie, er war Landgerichtsdirektor. Ach so, ah ja, okay. Mhm. Und eine bekannte Persönlichkeit eben in unserer Stadt. Mhm. Und wie gesagt, da er so bekannt war und ich nur eine kleine Angestellte gewesen bin, hat er mich auch überall so ein bisschen unterm Daumen gehabt, so nach dem Motto, wer bist du denn schon? Dir wird man nicht glauben, man glaubt doch mir. Also du sprichst jetzt sehr kritisch über deinen Mann. Ja, muss ich. Ja, da müssen wir, glaube ich, 2 Sachen auseinanderhalten. Einmal den kranken Mann. Ja. Da ist es natürlich sehr schwer, ihn zu kritisieren, weil da muss man andere Maßstäbe anlegen. Und den Mann vor der Erkrankung, den du offensichtlich aber auch nicht gemocht hast und nicht geliebt hast. Nein, aber das verwischt sich. Ja. Ich kann zum Teil und habe es auch eigentlich nie gekonnt zu unterscheiden, was ist krank oder was ist seine krankhafte Eifersucht vielleicht oder überhaupt alles regeln zu wollen, alles bestimmen zu wollen. Das war früher auch schon so. Ja, der hat mir die Heizung abgedreht oder zwischen 2 Waschgängen die Waschmaschine abgestellt oder mir das Licht ausgemacht oder das Telefon aus der Wand genommen. Du wirkst auch wie eine sehr selbstbewusste Frau. Bin ich auch. Ja, wieso hast du das überhaupt so lange bei dem ausgehalten? Ja, das sind dann so wirtschaftliche Erwägungen. Und ich war auch mal 5 Jahre von ihm getrennt. Und dann war aber die ganze Familie auseinandergerissen. Weißt du, Anne, lass mich kurz einhaken. Ich finde, es gibt keinen wirtschaftlichen Grund auf dieser Welt, mit einem Menschen zusammenzubleiben, den man eigentlich verabscheut. Verabscheut habe ich ihn nicht. Ich habe ihn eben nur nicht mehr so geachtet, wie ich das zu Anfang getan habe. Aber ich habe dann gedacht, nach den 5 Jahren, ich kriege meine Familie wieder, ich habe meine Söhne vermisst. Was sagen die Söhne eigentlich zu der jetzigen Situation? Die haben sich völlig aus der ganzen Geschichte weggezogen, rausgezogen. Ich habe keinerlei Kontakt zu meinen Söhnen. Du hast keinerlei Kontakt zu den Söhnen? Nein, die haben, weil er denen auch mitgeteilt hat. Ich bin mal das ist 40 Jahre hier in der Nervenklinik gewesen und seit der Zeit behauptet er immer, da gehört eure Mutter auch wieder hin. Haben die Söhne Kontakt mit ihm? Ja, losen Kontakt. So zum Geburtstag mal, wenn er sie einlädt und mal zu Weihnachten, aber sie kümmern sich um ihn auch nicht. Das heißt, du bist doppelt getroffen, du hast jetzt deine Ehe, deinen Mann verloren und hast deine Söhne auch noch verloren. Ja. Plus Familie, Enkel, was da vielleicht ja, auch. Ja, die sind nicht verheiratet, beide nicht, das hat andere Gründe. Egal. Aber meine Familie ist total auseinandergerissen. Was ist jetzt der konkrete Anlass deines Anrufes? Das ist, ich habe soeben die Sendung von Beckmann gesehen, da ging es auch um diese sogenannte Alzheimer-Erkrankung. Und um das mangelnde Information in der Bevölkerung, wie geht man mit solchen Kranken um? Mhm. Wobei ich gar nicht sagen möchte, der hat Alzheimer, aber er hat eine sehr schwere Demenzerkrankung. Mhm. Und man kann ja manchmal das eine vom anderen sehr schlecht unterscheiden. Wobei du schwierige Voraussetzungen hast, weil du so eine Anti-Haltung zu deinem Mann hast. Wenn das eine gute Ehe gewesen wäre, würdest du natürlich auch anders mit seiner Erkrankung umgehen können. Ja, ich habe das zwischendurch immer mal wieder versucht. Es hat auch so Phasen gegeben, die waren völlig in Ordnung. Aber immer nur so lange, wie ich dann, sagen wir, die Dinge auch mitmachen konnte, wo ich sie selber handeln konnte, dass es auch nicht zu meinem Nachteil war. Wie ist denn das jetzt? Ich stelle mir das sehr bedrückend vor, wenn ihr in einem Haus wohnt, noch immer, benutzt ihr dieselbe Küche zum Beispiel? Ja, da gehe ich nur rein, wenn ich sehe, dass er nicht drin ist. Wie oft siehst du ihn am Tag? Ja, das kommt dann drauf an. Meistens fliehe ich aus dem Haus, wenn ich eben kann. Ich habe einen sehr großen Bekanntenkreis. ich bin viel unterwegs, aber er ist auch sehr viel weg. Also er geht regelmäßig jeden Tag aus dem Haus, ist dann nach einer Stunde wieder da. Und das wird jetzt wahrscheinlich wie lange noch so gehen? Ja, bis sich die wirtschaftlichen Verhältnisse so klären, dass ich in der Lage bin, mich auf eigene Füße zu stellen. Und das könntest du im Moment nicht? Nein, weil ich die halben Verpflichtungen des Hauses mittragen muss. Ach du je. Und die sind in der Höhe, dass ich daneben mir nicht auch noch eine Miete leisten kann. Und er will das Haus behalten, auf jeden Fall. Er will das Haus behalten und ich habe auch das Gefühl, er will es aus dem Grunde, weil er sich dann umorientieren müsste. Das kann er gar nicht mehr. Also er kann auch innerhalb des Hauses, wenn er sich Gegenstände holt, weiß er nicht mehr, wo er die hinstellt. Ich finde die auch an anderen Stellen wieder. Oder er stellt Dinge einfach nach draußen zum Sperrmüll, die finde ich dann gar nicht mehr wieder. Du hast keinerlei Mitgefühl mehr mit für ihn? Nein, kann ich nicht mehr haben. Weil er mich auch mehrfach geschlagen hat und hat mir auch einmal Zähne aus dem Mund geholt und da habe ich einen schweren Eingriff gehabt. Was für eine tragische Situation, wie sich das jetzt zugespitzt hat. Das heißt, nehmen wir mal an, dein Mann, dein Ex-Mann wird noch mehr, erkrankt noch mehr. Was passiert dann? Die Frage stelle ich mir auch immer. Mein Problem war immer, ich habe mehr versucht, Hilfe zu holen oder zumindest mal an Informationen zu kommen, weil wir auch beide den gleichen Arzt hatten, der mir natürlich gar nichts sagen durfte. Aber er hätte mal so Dinge so durch die Blume zu verstehen geben können. Dem war dann aber mein Mann lieber als Patient, weil er Privatpatient war und ich nur Kassenpatient. Also habe ich mich dann zurückgezogen. Dann habe ich bei kirchlichen Organisationen nachgefragt. Dann habe ich einen Termin bekommen. Dann hat man mich einfach vor der Tür vergessen und hat mich stehen lassen. Ja. Dann habe ich mich an den Pfarrer gewandt. Der hat mich dann auch stehen lassen. Der wollte sich mit meinen Problemen auch nicht auseinandersetzen. Hast du Pech gehabt, würde ich mal sagen. Ich laufe überall vor Zutüren. Das spricht jetzt nicht unbedingt, dass man in den Kirchen überall vor verschlossenen Türen steht. Das kann man daraus nicht ziehen. Hast du denn eine professionelle Beratung zum Beispiel an deiner Seite? Ja, die habe ich insofern gehabt, weil ich als sogenannte rosa Dame auf der Neurologiestation 10 Jahre gearbeitet habe und hatte dort sehr gute Ärzte, die ich dann immer mal wieder interviewen konnte, die mir mal so zwischen Tür und Angel so Ratschläge gegeben haben, ja. Aber die konnten ja nur das beurteilen, was ich erzählt habe. Ja, natürlich, natürlich. Aber jetzt musst du ja für dich eine Entscheidung fällen. Ja. Du bist jetzt 70 Jahre alt, die Situation ist sehr verfahren. Ich baue jetzt körperlich auch. Du baust, weil das zehrt natürlich auch enorm an den Kräften. Ja. Wie stellst du dir dein Leben jetzt weiter vor? Wie soll es weitergehen? Das weiß ich eben nicht. Und ich habe auch Angst vor der Situation, ich merke jetzt, dass er sehr unruhig ist, dass er nachts durchs Haus läuft, dass er nicht schlafen kann. Und ich habe auch manchmal Angst, ihm zu begegnen. Also ich gucke immer nach unten, wo ist er, und dann husche ich aus dem Haus raus oder ins Haus wieder rein und schließe mich auch nachts ein, weil ich einfach Angst habe, wenn ich schlafe, der steht vielleicht mal plötzlich hier im Horror. Zimmer. Ist ja wie ein Horrorfilm. Ja. Wie lange ich das nervlich noch durchhalte, das weiß ich einfach nicht. Hast du dich immer mit einem Anwalt beraten, ob es nicht doch irgendwie ein Schlupfloch gibt? Die hatten mir ja schon empfohlen, mich scheiden zu lassen, damit wenigstens mein Lebensunterhalt gesichert ist, weil er mir ja auch kein Geld gegeben hat. Der hat mich richtig. Ja, aber das wäre doch ein guter Tipp. Ja, das habe ich gemacht. Ich bin ja jetzt geschieden seit 2 Jahren. Ja, aber dann hast du deinen Lebensunterhalt doch. Ja, aber auf der anderen Seite habe ich auch das halbe Haus, die Verpflichtungen. Das Haus gehört uns beiden gemeinsam. Und das kann ich natürlich jetzt hier nicht ordentlich beraten. Nein, aber meine Intuition sagt mir, dass es da irgendeinen Weg gibt. Und wenn du auch Verluste machst, das ist doch völlig wurscht. Hauptsache, du bist da raus. Ja, das ist ein Problem. Ich habe im Moment. Hauptsache, du hast dein Auskommen und du bist frei. Das ich habe die Kraft im Moment nicht mehr dazu. Aber das braucht doch viel mehr Kraft, in diesem Haus zu leben, so wie du es mir gerade geschildert hast. Das stimmt. Ich habe also täglich Angst, was er anstellt oder ob er wieder ein Auto kaputt gefahren hat oder. Und dann ist auch noch die Frage der Verantwortung ihm gegenüber. Wie lange kann man das mit ansehen, dass er nicht wirklich irgendetwas? Ja, ich versorge ihn so unter der Hand immer noch ein bisschen mit. Ich achte darauf, dass er sein Bett ab und zu mal frisch bezieht. Ich stoße schon mal an, dass er sich duschen geht, weil das macht er auch nicht mehr regelmäßig. Er putzt sich nicht mehr die Zähne und. Auf der anderen Seite kann er aber noch sehr viel. Ihr sprecht kaum miteinander, ne? So gut wie gar nicht. Ach, wie schrecklich. Anne, ja. Das geht aber an deine Energie, an deine Batterie. Aber komplett. Ja. Deswegen, ich kann dir das juristisch und finanziell nicht hier erklären, nein, das ist ja völlig klar. Aber das Ziel muss sein, so schnell wie möglich da rauszukommen. Ja, und wenn du auch nur wenig Kohle hast, egal. Ja, im Moment ist es wirklich schlecht. Lieber arm und frei, als irgendwie gefangen und ein bisschen wohlhabender. Stimmt. Das ist, so muss es sein. Vielleicht brauchte ich auch nur mal deine Meinung, damit es mir ein bisschen bewusster wird. Ja, vielleicht. Ja. Anne, jetzt ist die Sendung rum. Ja, ich bedanke mich auch für deine wunderschöne Sendung. Dankeschön. Ich wünsche dir viel Kraft und alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Ja. Ciao. So, meine Lieben, ich sage jetzt gleich mal Tschüss und wünsche euch eine gute Nacht. Wir sind morgen wieder da, in der Nacht von Freitag auf Samstag. Morgen soll es ja noch kälter werden, morgen Nacht. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen, unter der bekannten Nummer 0800 220 50 50. Oder mailt uns domian@wdr.de. Freitagnacht morgen wieder, könnt zu jedem Thema anrufen, das euch interessiert. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Nacht, eine grusame Nacht. Bis morgen. Tschüss.